Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen, ich wende mich heute an euch, um unseren Soldaten eine zusätzliche Hilfe auch der deutschen Heimat zu geben, als Geschenk aller deutschen Volksgenossen an die Front.